sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Juni 2022 beginnen wir mit der E-Mobilität, kommen dann zu den Sanktionen gegen Russland, schauen nach Libyen und Mosambik und haben abschließend Stellungnahmen von Kriegsdienstverweigerern aus Russland und der Ukraine. Unser erster Artikel ist aus dem Mietenecho aus Berlin, der Zeitung der Berliner Mietergemeinschaften, einer der beiden großen Vereine, die Mieterinnen in Berlin beraten und unterstützen. Ihr findet ihn online unter bmgev.de. Das Thema in der Mai-Ausgabe des Mietenechos ist das Modell Tesla. Keine schöne neue Welt mit E-Autos. Und den Artikel aus diesem Schwerpunkt, den wir euch vorstellen wollen, heißt: Elektromobilität beschleunigt den Klimawandel. Immer, wenn die Weltautobranche eine Glaubwürdigkeitskrise erlebt, präsentiert sie eine neue Reformidee. Katalysator, Swatchcar, Biosprit. Aktuell ist dies das Elektroauto, veredelt als Elektromobilität. Allen diesen inneren Reformen der Autogesellschaft gemein ist, sie dienen einem grün lackierten Weiter-so, was mit 8 Antithesen zu belegen ist. Erstens, ökologischer Rucksack. Beim Bau eines Elektroautos werden zwischen 3 und 8 Tonnen mehr Kohlendioxid emittiert als bei der Herstellung eines gleich großen Benzin- oder Dieselfahrzeugs. Grund: die extrem energieintensive Herstellung der Batterie. Dieser ökologische Rucksack muss erst abgefahren werden. Im Fall eines relativ kleinen Renault Zoe sind dies rund 35.000, im Fall eines Tesla S gut 100.000 Kilometer. Zweitens, bescheidene CO2-Reduktion bei 1:1 Austausch. Die reine CO2-Bilanz eines Elektro-PKWs ist im Vergleich zu einem Benzin- oder Diesel-PKW nicht wesentlich günstiger. Dann, wenn der gesamte Lebenszyklus des Autos betrachtet wird. Das Umweltbundesamt geht von maximal 30% Kohlendioxidreduktion aus. VW nennt in seinem Automagazin Arrive Edition 50%, vorausgesetzt man fährt mit Ökostrom. Wobei es 100% Ökostrom selbst 2030 noch nicht geben wird. Drittens, der Strom kommt aus der Steckdose. Die Behauptung, Elektromobilität könne bald aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden, ist fragwürdig. In Deutschland können wir vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges in der Ukraine froh sein, wenn der Atomstrom, der aktuell noch einen Anteil von 13% hat, nach dem Abschalten der AKW Ende 2022 durch einen entsprechenden Zuwachs bei den Erneuerbaren ersetzt wird. Denkbar ist, dass der Anteil von Kohlestrom gesteigert wird. Auf absehbare Zeit bleibt es bei mehr als 30% Strom aus fossilen Energieträgern, vor allem Kohle. Weltweit liegt der Anteil der fossilen Energieträger im Strommix nochmals höher, in China bei gut 60%. Viertens, E-Autos als Zweitwagen. Die grundlegenden E-Pkw-Parameter, unter anderem geringe Reichweite und lange Ladedauer, führen dazu, dass mehr als die Hälfte aller E-Pkw Zweit- und Drittwagen sind. Es handelt sich um Mobilitätsmittel für den gehobenen Mittelstand. Für Leute, die über eine Garage mit Wallbox zum intelligenten Stromtanken, zum Beispiel nachts von 1 bis 3 Uhr, verfügen. Typisch die Feststellung von Henning Kagermann, dem Leiter der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, im Tagesspiegel-Interview vom 8. April 2019. Wenn es dann mal E-Pkw-Modelle gibt, die im Realbetrieb 400 Kilometer Reichweite haben, schaffe ich auch mein anderes Auto mit Verbrennungsmotor ab. Damit hat der deutsche Vorzeigepapst der Elektromobilität mit seiner Mobilität einen ökologischen Fußabdruck, der erheblich größer ist als der eines Durchschnittsdeutschen. Fünftens. Viele Elektro-Pkw erhöhen die Stromnachfrage deutlich, auch die nach Kohle und nach Atomstrom. Die von Peking, Brüssel und Berlin angepeilten Millionen Elektro-Pkw erfordern einen Zubau von Stromkapazitäten, und zwar in allen Bereichen. Zubau von Kohlestrom, Atomstrom und Ökostrom. Der Ukraine-Krieg mit dem tendenziellen Wegfall russischer Gasimporte führt zur massiv gesteigerten Nachfrage nach Kohle und Atomenergie. In der Ukraine selbst sollen nach dem Krieg 4 neue AKW gebaut werden. Frankreich und Finnland wollen neue AKW bauen. In China befindet sich ein Dutzend AKW im Bau. Sechstens. Die Abhängigkeit vom knappen Rohstoff Öl wird mit Elektromobilität ergänzt um die Abhängigkeit von anderen knappen Rohstoffen. Weltweit gibt es 2022 bereits rund 1,2 Milliarden Pkw, davon mehr als 1,1 Milliarden Verbrenner. Diese Zahl wächst aktuell pro Jahr um gut 50 Millionen, davon mehr als 35 Millionen Verbrenner. Frühestens 2030 soll die Zunahme der Welt-Pkw-Flotte mehrheitlich durch Elektro-Pkw stattfinden. Wobei es dann bereits weltweit 1,5 Milliarden Autos, davon rund 1,35 Milliarden Verbrenner sind. All das heißt, in der Autogesellschaft der Zukunft wird die Abhängigkeit vom endlichen Rohstoff Öl mindestens so hoch wie aktuell bleiben und dann noch ergänzt werden um die Abhängigkeit von anderen endlichen Rohstoffen, die für die Elektromobilität entscheidend sind. Kupfer, Lithium, Kobalt und verschiedene seltene Erden. Kriege um Öl werden erweitert um Kobalt, Militäreinsätze und Lithiumkriege. Siebtens. Das Recycling vom Elektro-Pkw ist ungelöst. Die Gefahren bei E-Pkw-Unfällen sind enorm. Der Recyclingprozess der Lithium-Ionen-Batterien ist energieintensiv und mit neuen CO2-Emissionen verbunden. Bernd Friedrich, Leiter des Instituts Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling der RWTH Aachen, sagt, im Bleiakku steckt ein einziges Metall, das sich chemisch leicht trennen lässt. Aus Lithium-Ionen-Batterien dagegen wollen wir 5 verschiedene Metalle herausholen. Je geringer deren Anteile sind, desto aufwendiger wird es, sie zu trennen. Der Recyclingprozess selbst wird 2019 im Nachrichtenmagazin Spiegel wie folgt beschrieben. Das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus funktioniert nach einem mehrstufigen Hightech-Verfahren. Die Zellen werden dabei zunächst auf 600 Grad Celsius erhitzt, damit unerwünschte Bestandteile verdampften. Sonst besteht Explosionsgefahr. Danach werden die Überreste geschreddert und mithilfe von Magneten und Sieben getrennt. Zurück bleiben kleine Häufchen aus Aluminium, Kupfer, Eisen und Nickel sowie eine Art schwarzer Schlacke mitsamt dem Lithium. Achtens. Die Systemnachteile von Autos bleiben dieselben, gleich welchen Antriebsstrang sie haben. Auch wenn alle Autos in Los Angeles fette Tesla-Modelle oder knuffige Nissan Leaf-Modelle wären, so bliebe es in dieser Stadt bei der Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h und dem Dauerstau. Auch wenn die 1,2 Milliarden Pkw auf dem Planeten Elektroautos wären, bliebe es bei 1,2 Millionen Straßenverkehrstoten und 100 Millionen Schwerverletzten im Jahr weltweit. Auch wenn in allen Großstädten die Verbrenner-Pkw durch Elektro-Pkw ersetzt werden würden, bliebe es bei einem Flächenverbrauch dieser Blechlawine, der mindestens 4-mal so groß ist wie im Fall einer Verkehrsorganisation, in der das Zu-Fuß-Gehen, das Radfahren und der öffentliche Verkehr im Zentrum stehen. Die Bilanz lautet, Elektromobilität bringt in der Summe ein Mehr an CO2-Emissionen. Sie wird begleitet bei der fortgesetzten Vergrößerung der Weltautoflotte eingesetzt. Der beschriebene ökologische Rucksack eines E-Autos führt dazu, dass im Fall eines Hochfahrens der Elektromobilität gerade dann massiv mehr CO2-Emissionen entstehen, wenn diese aufgrund der Zuspitzung der Klimakrise reduziert werden sollen. Der ökologische Rucksack eines E-PKWs entsteht, wie beschrieben, bei der Batterieproduktion. Wenn nun ausgerechnet jetzt und bis 2025 nach Erwartung der Propagandisten der E-Mobilität bis zu 150 Millionen E-Pkw zusätzlich zur Weltautoflotte hinzukommen, dann werden bei deren Produktion zunächst zusätzliche 750 Millionen Tonnen CO2 emittiert. 150 Millionen mal ca. 5 Tonnen. Dabei handelt es sich nur um die Mehrproduktion von CO2 bei diesen E-Pkw im Vergleich mit herkömmlichen Pkw. Noch nicht berücksichtigt sind dabei CO2-Emissionen, die es grundsätzlich bei der Pkw-Herstellung gibt. Hinzu kommt, dass die Systemnachteile, die mit einem Auto immer verbunden sind, bestehen bleiben. Eine überzeugende Verkehrswende fühlt sich anders an. Etwa so. Anfang 2019 war der CDU-Oberbürgermeister der Stadt Münster auf Besuch im niederländischen Groningen. Er diskutierte mit dem dortigen Bürgermeister darüber, wie der Fahrradwegeanteil in Münster von aktuell 40% auf das Groningen-Niveau von 60% gesteigert werden kann. Addiert man Fußgängerwege und ÖPNV-Fahrten, dann bleibt für Pkw-Verkehr ein Restmarktanteil von 10% und weniger. Hier kann die Antriebsart elektrisch sein. Ein 3-Liter-Auto, wie es vor knapp 20 Jahren mit den Modellen Fox und Lupo von VW bereits gab, wäre dann auch denkbar. Der VW-Konzern erklärte damals sogar, man werde das 1-Liter-Auto bauen. Und natürlich ist Carsharing dort, wo es Pkw-Verkehr gibt, immer besser als Autos im Privatbesitz. Grundsätzlich verdeutlicht der Ukraine-Krieg, dass wir die absolute Reduktion von Energie umgehend und in massivem Umfang in Angriff nehmen müssen. Und das heißt im Verkehrsbereich, dass das Zu-Fuß-Gehen, Radfahren und öffentliche Verkehrsmittel im Zentrum stehen müssen. Und dass Autoverkehr jeder Art radikal zu begrenzen und Flugverkehr zu einem großen Teil durch eine Flächenbahn und durch Nachtzüge zu ersetzen ist. Vom Mietenecho kommen wir zu AK, der Analyse und Kritik vom 17. Mai 2022 aus Hamburg und einem kurzen Artikel, der der Frage nachgeht: Wie wirken die Sanktionen? Man kann die im Titel gestellte Frage rasch beantworten. Nein, die Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland wirken nicht, wenn man sich von ihnen erhofft hatte, dass sie den Krieg in der Ukraine beenden. Sie wirken auch nicht, wenn man von ihnen einen Ruin der russischen Wirtschaft erwartet hatte. Nach dem ersten Schock, der sich vor allem im Verfall des Außenwerts des Rubels ausgedrückt hatte, gelang es der russischen Zentralbank mit einem Bündel von Maßnahmen, dessen Kurs zu stabilisieren. In der Folge konnte es sich die Bank sogar leisten, den unmittelbar nach dem Verhängen der Sanktionen auf 20% heraufgesetzten Leitzins in 2 Schritten auf 14% zu senken. Hintergrund: Die Maßnahmen der Zentralbank, neben der Zinserhöhung unter anderem strikte Kapitalverkehrskontrolle und die Pflicht für russische Importeure, 80% ihrer Deviseneinnahmen in Rubel zu konvertieren, hatten den Rubelkurs erfolgreich gestützt. Auch von der anfangs erwarteten Staatspleite ist inzwischen nicht mehr viel die Rede. Ohnehin ging es dabei immer nur um einen sogenannten technischen Zahlungsausfall. Russland könnte theoretisch die ausstehenden Zinsen bedienen, darf es aber aufgrund des weitgehenden Ausschlusses aus dem Finanzsystem nicht. Und überhaupt ist Russlands Staatsverschuldungsquote mit unter 20% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt viel niedriger als in westlichen Staaten. Hinzu kommt, Moskau profitiert zurzeit paradoxerweise davon, dass sich die westlichen Staaten von russischen fossilen Energien lösen wollen. Durch den Sturm auf alternative Lieferländer steigen die Energiepreise insgesamt. Und da Russland immer noch eine Menge Öl und Gas an die EU liefert, nimmt es auch mehr ein. Das Land könnte dadurch finanziell sogar mit der Hälfte der bisherigen Ölexportmenge auskommen, stellt Rolf J. Langkammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft fest. Überdies tragen viele Länder, darunter China, als wichtigster Einzelabnehmer Russlands, die Sanktionen nicht mit. So hat Russland die Möglichkeit, vor allem Öl, weil es leichter zu transportieren ist, in anderen Staaten zu verkaufen. Insbesondere wird auch das EU-Ölembargo, das sich bei Redaktionsschluss dieser AK-Ausgabe noch in der Abstimmung befand, die russische Ökonomie kaum in die Knie zwingen. Es sei denn, den USA und der EU gelänge es, China dazu zu bewegen, ebenfalls Russland zu sanktionieren. Das ist aber unrealistisch. Die kurzfristigen Auswirkungen der Sanktionen sind insofern überschaubar. Doch die mittel- und langfristigen haben es in sich. Schon jetzt prognostizierte der IWF dem Land für dieses Jahr einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 8,5% und im kommenden Jahr um 2,3%. Russische Bankenexpertinnen schätzen den Rückgang noch etwas höher ein. Die Inflation wird ihnen zufolge dieses Jahr auf 22% ansteigen. Für die Breite der Bevölkerung ist dies ein Problem, können sie sich doch weniger für ihr Geld leisten. Richtig problematisch dürfte indes der Exportbann von Hightech-Gütern durch westliche Staaten für Russland werden. Die dortige Ökonomie basiert bis zum Kriegsbeginn im Februar im Wesentlichen darauf, durch die hohen Rohstofferlöse den Import von insbesondere hochwertigen Gütern zu finanzieren. Nun mehren sich die Nachrichten, dass Fabriken aufgrund fehlender Komponenten und Ersatzteile aus dem Westen ihre Tore schließen müssen. Teils betrifft das auch Rüstungsbetriebe. Die russische Nationalbank geht davon aus, dass das bis zum Jahresende ein breites Phänomen sein wird. Erwerbslosigkeit und soziale Verelendung werden die Folge sein. Und es geht dabei nicht nur um Computerchips, sondern beispielsweise auch um Ersatzteile, die benötigt werden, um in Bäckereien Brot zu backen. 90% der Bäckereien sollen auf importierte Teile angewiesen sein. Auch die russische Autoproduktion ist von westlichen Konzernen abhängig, die hat sich aber größtenteils aus dem Land zurückgezogen. Ohne Renault, Volkswagen oder Mercedes würden sich die Russen auf dem technologischen Stand der Nachkriegszeit bewegen, so der Experte Stefan Pratzel, Direktor des Centers of Automotive Management. Schließlich verlassen junge, gut ausgebildete Russinnen zu Tausenden das Land. Berücksichtigt man diesen Brain Drain, erscheinen Prognosen, dass sich Russland langfristig auf Lebensstandards aus Sowjetzeiten wird einstellen müssen, nicht ausgeschlossen. Putins Wille, den Krieg fortzusetzen, scheint das indes nicht zu beeinflussen. Zwei Artikel verlassen wir Europa und schauen nach Libyen und Mosambik. In Libyen kämpfen die Menschen, insbesondere Geflüchtete, mit den Folgen der Militärintervention von Großbritannien und Frankreich, die den Diktator Gaddafi 2011 absetzten. Der Artikel erschien am 30. Mai online bei der Informationsstelle Militarisierung Tübingen, zu finden unter imi-online.de und heißt: Geflüchtete protestieren in Libyen gegen EU-finanzierte Folterknäste. Dass tausende MigrantInnen nach oder vor Versuchen, über das Mittelmeer in die EU zu gelangen, von libyschen Sicherheitskräften in menschenunwürdigen Lagern festgehalten werden, wo ihnen Hunger, Folter und Vergewaltigung sowie Ausbeutung als Sex- oder ArbeitssklavInnen widerfährt, ist im kollektiven Bewusstsein zumindest der europäischen Zivilgesellschaft angekommen. Dass die EU durch finanzielle und materielle Hilfen dieses Migrationsabwehr- und Abschreckungsregime unterstützt, auch. Trotzdem scheint es gegenüber den Protesten von Migranten und Migrantinnen gegen ihre Lebensbedingungen in Libyen und fehlende internationale Hilfen nur dröhnendes Schweigen zu geben. Zwar veröffentlichten Organisationen wie Pro Asyl, Seebrücke und Medico International Presseerklärungen in Solidarität mit den Protestierenden. Als einzig deutschsprachige Zeitung berichteten jedoch nur die linken Nischenblätter Neues Deutschland mit einer ganzen Reihe von Artikeln und Analyse und Kritik, die einen Aktivisten vor Ort interviewte. Der blinde Fleck in der Berichterstattung wird unangenehm auffällig, wenn man die Zahl der Inhaftierten betrachtet, die mehrfach in die Hunderte geht. Zahlen, die zum Beispiel in Belarus zu einer umfangreichen Berichterstattung in allen deutschen Medien führten. So wurden zum Beispiel allein in der Räumung einer Sitzblockade vor dem UNHCR im Januar 600 Personen festgenommen. Es gab auch Tote. Doch die Verantwortlichen sind Kooperationspartner der EU, nicht Putins. Nachdem libysche Behörden am 1. und 2. Oktober 2021 in einer groß angelegten Offensive rund 4000 MigrantInnen aus ihren angemieteten Wohnungen im tripolitanischen Stadtteil Gargaresch holten, auf LKWs packten und in Internierungs- bzw. Arbeitslager brachten, gab es einen Aufstand in dem überfüllten Sammelzentrum Al-Mabani. Die zusammengefärchten und hungernden Menschen rissen Zäune und Tore ein und strömten auf die Straße. Wie auch zuvor bei der Razzia in Gargaresch schossen die libyschen Milizionäre auf die Flüchtenden und töteten dabei einige. Die obdachlosen und angsterfüllten MigrantInnen begannen daraufhin vor der lokalen Niederlassung des Hochkommissariats der Vereinten Nationen für Geflüchtete, UNHCR, im Stadtteil El Serraj zu campen. Sie forderten von der Agentur der Vereinten Nationen und generell der internationalen Gemeinschaft die Wahrung ihrer Rechte, Legalisierung oder Evakuierung in ein sicheres Land. Doch auch hiergegen gingen die libyschen Autoritäten vor. Ein junger Sudanese wurde im Oktober vor dem Community Day Center des UNHCRs erschossen und am 10. Januar bei der Räumung der Sitzblockade vor dem UNHCR dann wieder 600 Personen in Internierungslager abtransportiert. Der UNHCR selbst nahm jedoch nicht einmal den Forderungskatalog der Protestierenden entgegen, sondern warf ihnen vor, von ihnen bei der Hilfe von hilfsbedürftigen Geflüchteten behindert worden zu sein. Ein Vorwurf, der von den Protestierenden und anwesenden Journalistinnen dementiert wurde. Die Forderung nach Evakuierung von Migrantinnen, von denen sich viele schon seit Jahren in Libyen aufhalten und aus Bürgerkriegsländern und Ländern mit unterirdischen Menschenrechtsbilanzen wie dem Sudan, Südsudan, Somalia und Nigeria kommen, spricht Bände über die sich verschlimmernde Repression und Lebensbedingungen in Libyen. Auch scheint die Akzeptanz der Migrantinnen unter der libyschen Bevölkerung abzunehmen. Mehrere Autoren mutmaßten, dass der libysche Premierminister Baiba mit der als Akteurin gegen kriminelle Banden bezeichneten Räumung Gargareschs im Oktober Ressentiments gegen MigrantInnen in der Bevölkerung nutzen wollte, um seine Popularität vor der auf Weihnachten 2021 angesetzten Wahl zu steigern. Diese wurde jedoch letztendlich abgesagt. Selbstorganisierte freiwillige HelferInnen, die die Obdachlosen mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgten, berichteten zudem über Drohungen von Seiten der Milizen, welche der Regierung unterstehen. Von dem Angriff und Regime-Change der NATO-Staaten USA, Frankreich und Großbritannien, der den langjährigen Herrscher Muammar al-Gaddafi absetzte und die seitdem andauernde Bürgerkriegssituation einleitete, lebten zeitweise bis zu 1 Million MigrantInnen in Libyen, das bis dahin den höchsten Lebensstandard in Afrika vorweisen konnte. Heute führt das UNHCR noch über 45.000 registrierte Geflüchtete in Libyen in ihrer Kartei. Viele machten sich seit der Invasion vor 11 Jahren auf und wagten die lebensgefährliche Reise im Schlauchboot über das Mittelmeer. Seit 2014 ertranken im Mittelmeer nach Schätzungen der durchaus regierungsnahen Internationalen Organisation für Migration, IOM, knapp 23.000 Menschen. Im Jahr 2021 stieg die Zahl zum ersten Mal wieder seit 2016. Sicher auch, weil das Überqueren der EU-Außengrenzen durch verstärkte Kooperation mit den libyschen Behörden und durch technologische Seeüberwachung immer schwerer wird, gewinnen die vom UNHCR durchgeführten Evakuierungsflüge an Bedeutung für die Migrantinnen. Jedoch waren diese nun über ein Jahr ausgesetzt, da die libyschen Behörden diese vorgeblich wegen der pandemischen Lage verboten hatte. Unter Umständen ist es als erster Erfolg der protestierenden Geflüchteten zu verbuchen, dass die bürokratischen Apparate die Evakuierungsflüge nun wieder ermöglichten und im November 2021 wieder 172 Schutzbedürftige aus Libyen in den Niger und sogar 93 nach Italien evakuiert wurden. Doch für viele der nun Obdachlosen aus Gargaresch Vertriebenen sind solche Evakuierungsflüge derzeit keine Option, da die Milizen ihnen bei der Räumung neben Geld und Wertgegenständen wie Handys auch die Papiere abnahmen. Die massenhaften Festnahmen von Migrantinnen durch die libyschen Milizen führt der in der AK interviewte Yambio David vor allem auf Gewinninteressen zurück. Wir sind in Libyen ein Geschäftsmodell, meint er. Neben der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft durch unbezahlte Zwangsarbeit sei auch die Erpressung von Lösegeld von Angehörigen sehr lukrativ. Dazu kommt die sexuelle Ausbeutung der Frauen. In dem Zusammenhang kritisiert David auch und besonders die Kooperation der EU mit den libyschen Milizen. Die europäischen Behörden finanzieren die Haftanstalten mit Die Gelder sollen eigentlich die Situation für die Inhaftierten verbessern. Stattdessen gehen sie aber an die Milizen, die die Zentren verwalten. Er vermutet auch, dass der Botschafter der Europäischen Union, José Sabadell, mit seiner Äußerung wegen des Protests vor dem UNHCR, die libyschen Behörden sollen die Sicherheit garantieren, letztendlich grünes Licht für die gewaltsame Räumung der Demonstrierenden gab. Internationale Menschenrechtsbeobachter und Nichtregierungsorganisationen kritisieren die EU schon seit langem für die Kooperation mit den Milizen und der sogenannten libyschen Küstenwache und werfen ihr eine Mitverantwortung für die katastrophale Situation der Geflüchteten in Libyen vor. Als 2017 Berichte und Bilder von Sklavenmärkten in Libyen um die Welt gingen, man erinnere sich beispielsweise an drei im Set angebotene mit einer Halsgeige aneinander gefesselte afrikanische Mädchen, kritisierte Amnesty International. Trotz der bekannten schweren Menschenrechtsverletzungen unterstützt die EU eine Küstenwache, die Menschen wieder in eine Hölle aus Gewalt, Misshandlung und Vergewaltigung zurückbringt. Im November 2021 reichte ein Konsortium aus den Nichtregierungsorganisationen European Center for Constitutional and Human Rights, die Internationale Förderung für Menschenrechte und Lawyers for Justice in Libya eine Mitteilung und einen Bericht mit ausführlichen Interviews von Betroffenen beim Internationalen Strafgerichtshof ein und fordert diesen auf, tätig zu werden. Obwohl der Internationale Strafgerichtshof seit 10 Jahren ermittelt, wurde bisher noch keine Klage erhoben. Die leitende Rechtsberaterin des European Center for Constitutional and Human Rights, Chanal Meloni, bedauert, trotz der nachdrücklichen Aufforderung des ehemaligen Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, endlich gegen die Straflosigkeit in Libyen vorzugehen, gehen die Verbrechen weiter. Sie fordert den derzeitigen Ankläger, Karim Khan, auf, endlich die notwendigen Schritte zu unternehmen und die Täter vor Gericht zu stellen. Sie sei überzeugt, dass nur der Internationale Strafgerichtshof die Komplexität des kriminellen Systems angehen kann, das darauf abzielt, das menschliche Leid der Migranten und Flüchtlinge in Libyen auszunutzen. Dass die Behandlung der MigrantInnen in Libyen wahrscheinlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, ist auch die Schlussfolgerung einer Untersuchung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen, die dieser in seinem Länderbericht 2021 veröffentlichte. Am 20. Januar 2022 erhoben zudem dänische, französische und italienische Nichtregierungsorganisationen Klage gegen Italien und Malta, die beschuldigt wurden, sie hätten bei der Bergung von Migranten koordiniert mit der libyschen Küstenwache gehandelt, um sicherzustellen, dass sie abgefangen und nach Libyen zurückgebracht werden. Der maltesische Gesandte des Büros des Premierministers, Neville Gaffer, gab in einer behördlichen Untersuchung auch zu, dass er von der maltesischen Regierung gebeten wurde, einen Pushback der Boote nach Libyen zu koordinieren. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex ist ebenso seit längerem in solche Pushbacks involviert, wie WhatsApp-Nachrichtenverläufe zwischen der EU-Behörde und der sogenannten libyschen Küstenwache belegen. Durch Aufklärungsflüge mit Drohnen und Überwachungsflugzeugen identifiziert Frontex die Gummi- oder Holzboote der Geflüchteten, bevor diese internationale Gewässer erreichen, und meldet dies an die libysche Küstenwache. Zuvor hatte die EU 46 Millionen Euro dafür ausgegeben, dass die libyschen Behörden eine Leitstelle für Seenotrettung einrichten. Und bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation eine Seenotrettungszone anmelden. Diese wird nun von Frontex als international anerkannt und zuständig angesehen. Und das, obwohl diese wahrscheinlich nur auf dem Papier existent ist. Immerhin wissen weder die Europäische Kommission noch der Europäische Rat überhaupt, wo sich diese Leitstelle für Seenotrettung befindet. Zudem erfüllt die Leitstelle, wie Matthias Monroy es in Netzpolitik beschreibt, nicht die zwingende Anforderung für eine solche Leitstelle. Weder ist sie Tag und Nacht erreichbar, die dort abgestellten Mitarbeiter sprechen mitunter kein Englisch, auch verfügen die Behörden nicht über die nötigen Ambulanzfahrzeuge oder Krankenhausplätze für einen Seenotfall. Zudem ist es eigentlich durch die Genfer Konvention verboten, und dies wurde in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im sogenannten Fall Hirsi bestätigt, Geflüchtete in Länder zurückzubringen, aus denen sie geflohen sind und in denen ihnen Verfolgung droht. Dass dies in Libyen der Fall ist, ist jedoch schon lange offensichtlich. Organisierte Pullbacks durch die libyschen Küstenwache sind für die EU somit eigentlich genauso illegal wie selbst durchgeführte Pushbacks. Die Forderungen der protestierenden MigrantInnen in Libyen decken sich somit komplett mit den Forderungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und internationalem Recht. Doch scheinbar haben es die EU-Institutionen und nationalen Regierungen nicht gerade eilig, dem Richtspruch und Recht zu folgen und die Hölle in Libyen zu beenden oder zumindest die Flucht daraus zuzulassen. Entschieden sind demgegenüber die protestierenden MigrantInnen auf Tripolis Straßen. Auf die Frage nach der Räumung im Januar, ob der Protest nun vorbei sei, antwortete Yamio David, der AK: Ich kann euch versichern, wir fangen gerade erst an. Auf ihrem Twitter-Profil Refugees in Libya 13 dokumentierten die Aktivisten seitdem erneute Repressionen und Massenfestnahmen. Zum Zuckerfest am 3. Mai 2022, dem Festtag zum Ende des Ramadans, wurden die Migranten von der offiziellen Feier auf dem Platz der Märtyrer vertrieben. Hunderte wurden wieder in die berüchtigten Internierungslager gebracht. Von Libyen kommen wir nach Mosambik und den Blättern für deutsche und internationale Politik. In der Juni-Ausgabe gibt es einen Artikel zum Krieg in Nordmosambik mit dem Titel EU-Mission in Mosambik. Aus Afghanistan nichts gelernt? Seit nunmehr 5 Jahren bekriegen sich in der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks Regierung und verschiedene Rebellengruppen. Doch auch 11 Monate nach dem Eingreifen internationaler Streitkräfte auf Seiten der Regierung ist eine friedliche Lösung weiterhin nicht in Sicht. Zwar sprechen die mosambikanische Regierung und ihre militärischen Verbündete aus Ruanda und der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas, Southern African Development Community, SADC, von einer stabilisierten Situation, verkünden Wiederaufbaupläne und drängen Menschen, die vor dem Konflikt geflohen sind, zur Rückkehr in ihre Heimatorte. Doch die religiöse und zivilgesellschaftlichen Gruppen zeichnen ein völlig anderes Bild. Ihnen zufolge herrscht in der Bürgerkriegsprovinz nach wie vor ein Klima der Angst. Abseits der von den Interventionstruppen kontrollierten Städte halten die brutalen Überfälle von Rebellengruppen auf wehrlose Dörfer an. Und noch immer sind etwa 800.000 Menschen als Binnenvertriebene auf der Flucht. Laut der Internationalen Organisation für Migration ist ihre Zahl zwischen November 2021 und Februar 2022 sogar nochmals um 7% gestiegen. Schon seit 2017 kommt es in Cabo Delgado, der trotz ihres enormen Rohstoffreichtums armen Provinz an der Grenze zu Tansania, immer wieder zu gewaltsamen Aufständen verschiedener Rebellengruppen. Inzwischen haben sich diese zu einem kriegerischen Flächenbrand entwickelt, der zunehmend auch die angrenzenden Provinzen erfasst. Insbesondere die südwestlich gelegene Region Niassa und das nördliche Nachbarland Tansania. Auch weil die Zentralregierung die Provinz und ihre Bevölkerung seit vielen Jahren vernachlässigt, haben sich dort vor allem junge Menschen bewaffnet. Unter den Namen Ansar al-Sunna und al-Shabaab terrorisieren sie die Bevölkerung. Sowohl der sogenannte Islamische Staat Zentralafrika als auch die mosambikanische Regierung haben ein Interesse daran, den Aufstand zu islamistischem Terror zu erklären. Doch die muslimischen und christlichen Würdenträger der Region wären nicht müde zu erklären, dass Religion nicht im Mittelpunkt des Konflikts steht. Vielmehr liegen seine komplexen Ursachen in der Frustration weiter Teile der Bevölkerung. Seit vielen Jahren werden die großen Rohstoffvorkommen der Provinz, darunter Rubin, Holz und Graphit, vor allem aber Erdgas an und vor der Küste, von lokalen Oligarchen und internationalen Konzernen gefördert, ohne dass die Menschen vor Ort davon profitieren würden. Im Gegenteil, die großflächige Vergabe der Rohstoffkonzessionen durch die Regierung lässt befürchten, dass bald noch mehr Menschen aus der Region vertrieben werden. Lange Zeit versuchte die Regierung, den Konflikt kleinzureden und ihn mit eigenen Sicherheitskräften brutal zu bekämpfen. Möglichst verborgen vor den Augen der Weltöffentlichkeit, um ausländische Investoren nicht zu verunsichern. Doch als die Rebellen ganze Landstriche und Städte einnahmen, die für die Gasförderung wichtig sind, waren die mosambikanischen Sicherheitskräfte der Situation nicht mehr gewachsen. Zunächst entschied die Regierung, Hilfe bei den russischen und südafrikanischen Söldnertruppen Wagner und DRG zu suchen. Doch auch das brachte nicht den gewünschten militärischen Erfolg. Im März 2021 nahmen Rebellentruppen die wichtige Stadt Palma ein. Auf der nahegelegenen Halbinsel Afungi liegt die Hauptbasis eines geplanten Projekts zur Erdgasgewinnung der französischen und italienischen Energiekonzerne Total und Eni. Mit veranschlagten 17 Milliarden Euro war dieses Projekt das zu diesem Zeitpunkt größte Investitionsvorhaben südlich der Sahara. Als sich Total in der Folge vorübergehend aus dem Projekt zurückzog und damit die Pfründe der Gasförderung in Gefahr gerieten, änderte die mosambikanische Regierung ihren Kurs. Unter dem Deckmantel der Bekämpfung des internationalen Terrorismus erbat sie die Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft. Nachdem zunächst die US-Regierung Marines für eine zweimonatige Ausbildungsmission entsandte und kurz darauf Portugal mit einer 60 Personen starken Truppe folgte, fand der vordergründig gegen den islamistischen Terrorismus geführte Kampf immer mehr Unterstützer. Im März 2021 gewann Mosambiks Präsident Filipe Nyusi die Unterstützung seines französischen Amtskollegen Emmanuel Macron. Gemeinsam mit dem ruandischen Präsidenten Paul Kagame verkündete dieser die Entsendung von 700 ruandischen Soldaten und 300 Polizisten in die Region Cabo Delgado. Nachdem die ruandischen Spezialkräfte zusammen mit mosambikanischen Sicherheitskräften kurz darauf Rebellengebiete zurückerobern konnten, einigte sich auch die zunächst zurückhaltende SADC mit der Regierung Nyusi darauf, eine internationale Unterstützungstruppe zu entsenden. Deren erste Kontingente trafen im August 2021 ein. Sogar die EU ließ sich auf eine militärische Beteiligung in Mosambik ein. Getrieben von Portugal, Frankreich und Italien sowie dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell stimmte der Rat der EU-Außenminister Nyusis Unterstützungsgesuch vom 3. Juni 2021 zu. Unter dem Namen Eutem Mots soll ein militärisches Ausbildungsmandat außerhalb Cabo Delgados den Aufbau einer mosambikanischen schnellen Eingreiftruppe unterstützen. Die Entscheidung dafür konnte nur deshalb am Europäischen Parlament vorbeigetroffen werden, weil die EU-Außenminister erstmals das neue außenpolitische Instrument der Europäischen Friedensfazilität aktivierten. Tatsächlich ist dies eine irreführende Bezeichnung für eine Budgetlinie, die von den Mitgliedstaaten jenseits des EU-Haushaltes zur Verfügung gestellt wird, um die militärischen Kapazitäten von Ländern außerhalb Europas durch Ausbildung und die Beschaffung von Rüstungsgütern zu stärken. 4 Millionen Euro wurden Mosambik auf diese Weise für den Erwerb nicht letaler Rüstungsgüter zugesagt. Auch die zunächst äußerst niedrig veranschlagten Kosten von 15 bis 16 Millionen Euro für die Entsendung von 140 Soldaten mussten nach der Entscheidung des Rates nicht vom Parlament genehmigt werden und so nahm die Ausbildungsmission im November 2021 ihre Arbeit in Cantambe und Comoio, zwei Standorten im Süden Mosambiks, auf. Damit beteiligt sich nun auch die EU an der Militarisierung eines Konflikts, der eigentlich sozioökonomische Ursachen hat und entsprechend auch auf dieser Ebene gelöst werden müsste. Zwar konnten die ruandischen Truppen mit ihren militärischen Operationen schnell große Geländegewinne verzeichnen, bereits im August 2021 eroberten sie die Erdgasbasis Afungi und die Stadt Palma zurück, doch die Zivilbevölkerung ist weiter durch die fortgesetzten brutalen Überfälle der Rebellen verunsichert. Für die meisten Geflüchteten liegt eine Rückkehr damit auch Monate nach Beginn der internationalen Offensive in weiter Ferne. Daran hat auch der EUTM-Einsatz bisher nichts geändert. Bereits zum Zeitpunkt des EU-Entsendebeschlusses hat die mosambikanische Zivilgesellschaft viele Fragen aufgeworfen, die nach wie vor relevant sind. Was soll der Einsatz konkret bezwecken, wenn er fernab der eigentlichen Konfliktzonen stattfindet und den Menschen in Mosambik keinerlei Aussicht auf eine Verhandlungslösung bietet? Welche politische Strategie steckt hinter der Mission? Wer ist für die Koordination und Evaluation verantwortlich? Die wichtigste Frage aber lautet, hat die EU die notwendigen Konsequenzen aus dem Afghanistan-Desaster gezogen und rechtzeitig eine Exit-Strategie für den Militäreinsatz entworfen? Die fehlende Exit-Strategie verdeutlicht das große Dilemma der gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Zwar wurde das Scheitern des 20-jährigen Militäreinsatzes in Afghanistan wortreich beklagt und auch das Engagement in Mali steht nach nunmehr fast 10 Jahren vor einem Scherbenhaufen. Trotzdem sind die Verantwortlichen in der EU und ihren Mitgliedstaaten offenbar nicht bereit, sich vom Konzept mit der militärischen Befriedung sozioökonomischer, politischer und asymmetrischer Konflikte zu verabschieden oder es zumindest kritisch zu hinterfragen. Stattdessen wird in Mosambik erneut auf die militärische Lösung eines Konflikts gesetzt, wenn auch mit einem eher symbolisch gehaltenen Einsatz. Aus dem Blick gerät dabei, dass für die Entwicklung von Lösungsansätzen eine fundierte Konflikt- und Potenzialanalyse notwendig ist. Zivilgesellschaftliche Akteure wie das mosambikanische Centro para Democracia y Desenvolvimiento, Vertreterinnen der katholischen Kirche in Mosambik oder der deutsch-mosambikanische Publizist Bernhard Weimer weisen schon lange darauf hin und haben bereits Ansätze für die Befriedung der Region entwickelt. Diese gehen weit über das Narrativ der Bekämpfung des islamistischen Terrors hinaus und adressieren in erster Linie die eigentlichen sozialen Ursachen des Konfliktes. Fest steht, eine Lösungsstrategie muss die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Cabo Delgado einbeziehen und insbesondere ihre gerechte Beteiligung an der Nutzung der natürlichen Reichtümer der Provinz vorsehen. So gilt es, die Landrechte der Bevölkerung gegenüber den Bergbauunternehmen zu sichern und rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen, die verhindern, dass sich Warlords und korrupte PolitikerInnen auf Kosten von Menschen und Natur bereichern. Führungspersönlichkeiten diverser Religionsgemeinschaften forderten im vergangenen Dezember zudem die Aufnahme inklusiver Gespräche mit RebellenvertreterInnen, um die Voraussetzungen für eine gewaltfreie Konfliktlösung zu schaffen. Die Regierung Nyusi hat eine Verhandlungslösung lange Zeit ausgeschlossen. Sie behauptete, die Aufständischen seien gesichtslos und es gäbe keine Ansprechpartnerinnen für Waffenstillstandsverhandlungen. Allerdings haben inzwischen internationale Geheimdienste und die lokale Bevölkerung durchaus einige Rebellenführer identifiziert, bei denen man sich um die Aufnahme von Gesprächen bemühen könnte. Mittlerweile unterstützt auch die SADC die Forderung nach einem Dialog, um die Gewalt zu beenden. Und Mosambiks Ex-Präsident Joaquim Chissano spricht sich ebenfalls für Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien aus. Zur Beilegung des Konflikts wäre genau dies dringend nötig. Denn tatsächlich ist es derzeit äußerst unrealistisch, auf eine militärische Lösung zu hoffen. Nachdem nun auch Ugandas Staatschef Yoweri Museveni Mosambik Truppenunterstützung angeboten hat, droht jedoch eine weitere Militarisierung des Konflikts. Und die nach Putins Überfall auf die Ukraine massiv steigende Weltmarktpreise für Öl und Gas dürften den Druck auf eine rasche weitere Erschließung der Erdgasreserven vor der Küste Cabo Delgados noch weiter erhöhen. Auch in der EU stehen die Zeichen auf Ausweitung des Militäreinsatzes. So soll Ruanda finanzielle Unterstützung für seinen Militäreinsatz in Cabo Delgado bekommen. Und der Militärbefehlshaber des EUTM-MOTS-Kontingents, der französische Vizeadmiral Hervé Blégeant, forderte schon im Januar die Ausweitung des bisher ausschließlich auf Ausbildung fixierten Mandates, um selber in die Kampfhandlung eingreifen zu können. Im April beschloss der Europäische Rat zudem eine Erhöhung der militärischen Unterstützung der mosambikanischen Armee auf 89 Millionen Euro. Dabei könnte die EU ihre neuen diplomatischen Möglichkeiten, die sie sich durch den militärischen Beistand bei der mosambikanischen Regierung erkauft hat, nutzen, um sich für substanzielle Waffenstillstandsverhandlungen mit den Rebellen einzusetzen. Doch derzeit ist höchst zweifelhaft, ob die EU es schafft, den eingeschlagenen militärischen Pfad zu verlassen und konstruktiv an einer friedlichen Beendigung des Krieges in Cabo Delgado mitzuwirken. Solange aber die sozioökonomischen Konfliktursachen im rohstoffreichen Norden Mosambiks nicht behoben werden, bleibt die Perspektive für die Menschen in der Region düster, und zwar weit über Cabo Delgado hinaus. Zuletzt schauen wir nach Russland und in die Ukraine und zu zwei Erklärungen zum 15. Mai, dem Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung, die ins Deutsche von der Deutschen Friedensgesellschaft Verband der Kriegsdienstverweigerer übersetzt wurden. Falls ihr Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Belarus und der Ukraine unterstützen wollt, schaut unter connection-ev.de. Diese betreiben internationale Arbeit für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure. Diese haben nämlich ein großes Problem, wenn sie zum Beispiel es schaffen, sich den Einberufungen in Russland, Belarus oder der Ukraine zu entziehen. Sie bekommen in der BRD nur Asyl, wenn sie vorher als Soldaten gedient haben, also desertiert sind. Wenn sie vernünftigerweise sich den Einberufungen der Armee entziehen, bevor sie in den Krieg geschickt wurden, erhalten sie bei uns kein Asyl. Aber zu den beiden Erklärungen zum Tag der Kriegsdienstverweigerung, dem 15. Mai 2022, aus Russland und der Ukraine. Erklärung der Bewegung der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen Russlands für den Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung vom 15. Mai 2022. Liebe Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen, heute begehen wir unseren Tag der Kriegsdienstverweigerer, während Krieg geführt wird. Mit dem Beginn des Krieges mit der Ukraine ist der Gedanke der Wehrdienstverweigerung in Russland besonders aktuell geworden. Vor dem Krieg brachten die meisten Wehrpflichtigen und ihre Angehörigen den Militärdienst als Wehrpflichtige nicht mit tatsächlichen Kriegsführungen in Verbindung. Die Einberufung erschien als eine Art Sportlager mit Elementen militärischer Ausbildung. Unabhängig von ihrer politischen Einstellung zwingt das gesunde Gefühl der Angst vor der Teilnahme an einem Krieg auf dem Gebiet eines fremden Landes die Menschen dazu, Anträge auf einen zivilen Ersatzdienst zu stellen und ihr Recht, nicht in der Armee zu dienen, auf andere Weise zu schützen. Für einige Kriegsdienstverweigerer ist die Möglichkeit, in ihrem Antrag anzugeben, dass sie den Krieg Russlands in der Ukraine ablehnen, wichtig. Das ist eine legale Form, seine Ablehnung direkt gegenüber den Vertretern der staatlichen Behörden zum Ausdruck zu bringen. Eine Angelegenheit von moralischer Bedeutung. In den bisherigen Kriegsmonaten haben wir ein völlig neues Phänomen beobachtet. Fälle, in denen Berufssoldatinnen sich weigerten, an der Sonderoperation teilzunehmen und die Beendigung ihrer Verträge fordern. Wir möchten jenen Soldatinnen und Polizistinnen unseren besonderen Dank aussprechen, die den Mut hatten, sich zu weigern, in einem fremden Land zu töten und zu sterben, die sich weigerten, an der Sonderoperation teilzunehmen. Heute, wo viele Menschen die Einführung einer teilweisen oder vollständigen Mobilisierung in Russland befürchten, bietet ihnen gerade das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen Unterstützung. Die Bewegung der Kriegsdienstverweigerer in Russland drückt ihre Solidarität mit allen Kriegsgegnerinnen aus, mit allen, die sich gegen den Akt der Aggression stellen. Wir wünschen und beten mit aller Kraft, dass die Ukraine den Angriff überlebt und ihre Unabhängigkeit bewahrt. Erklärung der ukrainischen pazifistischen Bewegung. Die Ukraine begeht den Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer am 15. Mai 2022 in einer schwierigen Zeit der Eskalation des russisch-ukrainischen Konflikts aufgrund der brutalen und illegalen russischen Invasion an einem Zeitpunkt, in dem der Wunsch, den Krieg aus Macht- und Profitgründen unbegrenzt fortzusetzen, die Menschen zu Geiseln der Todesmaschinerie macht. Wir rufen alle Kriegsparteien und diejenigen, die sie militärisch unterstützen, auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine Vereinbarung über einen sofortigen Waffenstillstand und die Beilegung des Konflikts mit friedlichen Mitteln im Einklang mit der UN-Charta zu erreichen. Wir fordern vom Staat volle und belastbare Garantien für das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen und das Recht, das Land zu verlassen und im Ausland Asyl zu suchen, in Übereinstimmung mit internationalen und nationalen Standards der Menschenrechte und des humanitären Rechts, die unter anderem im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der Verfassung und in den Gesetzen der Ukraine verankert sind. Menschenrechtsverletzungen während der militärischen Mobilmachung sollten nicht zugelassen werden. Gemeinsam mit der War Resistance International bekunden wir unsere Solidarität mit den russischen und belarussischen Kriegsdienstverweigerern und fordern die sofortige Einstellung aller Repressionen gegen sie. Kriege werden enden, wenn alle Menschen sich weigern, sich gegenseitig zu töten. Dieses Recht steht uns gesetzlich zu und ist zudem unsere moralische Pflicht. Lasst uns gemeinsam den Krieg beenden. Das war der linke Medienspiegel im Juni 2022. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org und tschüss.